machst du wie neu. Also. Ach, das machst du selbst dann, das ist ja doll. Ja, wenn denen der Schweif fehlt oder die Mähne. Muss was passieren, ist mir klar. Was sagen denn deine Freundinnen dazu oder die Verwandten oder so? Sagen die, Mensch, die Yvonne? Ja, meine Mutter, die weiß das halt schon immer. Ihr war das halt lieber, als dass ich vielleicht mit Jungs rummache. Und ja, mein Freund, der toleriert das halt. Ja, das ist ja die Hauptsache. Yvonne, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir sind gleich vom Sender, Mensch. Jetzt haben wir nur ganz kurz miteinander reden können, aber ich fand es trotzdem nett, dass du da bist. Ich weiß, Und wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei den Barbie-Puppen und den Pferden. Ja. Und danke. Verabschiede mich ganz einfach von dir. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen ist Feiertag. Wir sind übermorgen wieder da. Bis dahin, schönen Feiertag. Tschüss.